Eine Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Choi Tae-bok, dem Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Südka der Partei der Arbeit Koreas, führte während des Besuches in der Demokratischen Volksrepublik Laos am 7. Juni im Gebäude des Südka der Laotischen Revolutionären Volkspartei ein Gespräch mit Bunyang Woratsit, Generalsekretär des Südka der Laotischen Revolutionären Volkspartei und Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos. Der Leiter der Delegation der Partei der Arbeit Koreas richtete Bunyang Woratsit herzlichen kameradschaftlichen Gruß und mündliche Botschaft vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, aus. Bunyang Woratsit dankte dafür aufrichtig dem Genossen Kim Jong-un und bat den koreanischen Delegationsleiter darum, ihm seinen herzlichen Gruß zu übermitteln. Choi Tae-bok beglückwünschte Bunyang Woratsit zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten auf der ersten Tagung der Laotischen Nationalversammlung in deren 8. Legislaturperiode und wünschte der Partei und dem Volk von Laos Erfolg bei der Durchsetzung des Beschlusses vom 10. Parteitag. Bunyang Woratsit beglückwünschte nochmals herzlich verehrten Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und äußerte seine Freude über das erfolgreiche Stattfinden des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas. Er versicherte, dass man die Hilfe der Partei der Arbeit Koreas, der Regierung und des Volkes der DVRK für die Partei, Regierung und das Volk von Laos in den vergangenen Zeiten niemals vergessen und die traditionellen Freundschaft- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen beiden Parteien, Staaten und Völkern mit langer Geschichte weiterhin entwickeln werde. An dem Gespräch nahmen teil der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Laos und die Mitglieder des Südka der Laotischen Revolutionären Volkspartei, darunter der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen und der Vizesekretariatsleiter.